Erster danach sah ich vier Engel. Sie standen an den vier Enden der Erde. Sie hielten die vier Winde fest. So konnte kein Wind über Land, Meer oder Bäume wehen. Zweiter, ich sah einen anderen Engel aus Osten kommen. Er hatte ein Siegel vom lebendigen Gott. Er rief laut zu den vier Engeln. Diese Engel dürften die Erde und das Meer schädigen. Dritter, der Engel sagte, schädigt nicht die Erde, das Meer oder die Bäume. Wir müssen zuerst die Diener unseres Gottes auf der Stirn versiegeln. Vierter, ich hörte, wie viele Menschen versiegelt wurden. Es waren 144.000 Menschen. Sie kamen aus allen Stämmen Israels. Fünfter, aus dem Stamm Juda waren 12.000 versiegelt. Aus dem Stamm Ruben waren 12.000. Aus dem Stamm Gad waren 1,2,000,006. Aus dem Stamm Aser waren 12.000. Aus dem Stamm Nephtalim waren 12.000. Aus dem Stamm Manasse waren 1,2,000,007. Aus dem Stamm Simeon waren 12.000. Aus dem Stamm Levi waren 12.000. Aus dem Stamm Issachar waren 1,2,000,008. Aus dem Stamm Sebulon waren 12.000. Aus dem Stamm Josef waren 12.000. Aus dem Stamm Benjamin waren 12.000 versiegelt. Neunter danach sah ich eine große Menschenmenge. Niemand konnte sie zählen. Sie kamen aus allen Völkern und Sprachen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Sie trugen weiße Kleider und hielten Palmzweige in den Händen. Zehnter, sie riefen laut, Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und vom Lamm. Elfter, alle Engel standen um den Thron herum. Auch die Ältesten und die vier Lebewesen waren da. Sie fielen vor dem Thron auf ihr Gesicht. Sie beteten Gott an. Zwölfter, sie sagten, Amen. Lob, Ehre und Dank sei unserem Gott. Er hat Kraft und Stärke für immer. Amen. Dreizehnter, einer der Ältesten fragte mich, wer sind diese Menschen mit den weißen Kleidern? Woher kommen sie? Vierzehnter, ich sagte zu ihm, mein Herr, du weißt es. Er sagte zu mir, das sind die Menschen, die aus der großen Not kommen. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht. Fünfzehnter, darum sind sie jetzt vor Gottes Thron. Sie dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Gott sitzt auf dem Thron. Er wird sie beschützen. Sechzehnter, sie werden nicht mehr hungern oder durstig sein. Die Sonne wird sie nicht mehr verbrennen. Es wird keine Hitze mehr geben. Siebzehnter, das Lamm ist in der Mitte des Throns. Es wird sie führen und ihnen Wasser des Lebens geben. Gott wird alle Tränen von ihren Augen wischen.